Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Gott segne dieses Wort. Von alt zu neu. In diesem 2. Korintherbrief schreibt uns Paulus, erinnert uns daran, was es denn bedeutet, von alt zu neu zu kommen, zu werden. Und im 5. Kapitel möchte ich euch einladen, geht mal selber rein in den 2. Korintherbrief, lest mal das 5. Kapitel durch und lernt mehr, was es denn nun bedeutet, wir, die wir zu Christus kommen. Und die Glaubensgemeinde dort in Korinth, also die frühen Christen dort, wir, die wir Jesus Christus folgen, die Menschen, die dort Jesus Christus folgen, die waren umgeben von jeglicher Art vom Bösen, vollkommen umgeben, fast so umzingelt, kann man sagen. Und sie hatten eben Schwierigkeiten, sich loszusagen von den ganzen Einflüssen. Ja, da waren also die römischen Machthaber waren da. Ja, Korinth war auch eine Handelsstadt. Da war also Geld und Kommerz und Handel und Wandel. Da war also die Versuchung, ja, in Geld und Dinge und in Beziehungen und ja, in alles andere ihre Kraft und Energie zu stecken. Und auch Idole, ja, dass man, da waren eben auch Göttertempel, Götzentempel, überall in verschiedensten Weisen. Und sie waren also umgeben von all dem. Und Paulus ist also sehr besorgt, dass sie eben nicht verstehen, dass sie eins, dass sie nicht davon abkommen, von ihrer Beziehung zu Jesus Christus, und dann zu dem alten, zu ihrem alten Wesen zurückkehren, nämlich dann in Sünde zu leben und dann auch in Sünde zu sterben, getrennt von Gott. Und hier geht es darum, dass wir eben als Gottes Botschafter, und Paulus ermahnt, ermutigt die Korinther auch, zu verstehen, dass alle wir, die wir mit Christus leben, eben ein neuer Mensch sind. Also wir sind nicht mehr so, wir waren, das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Und hier ermutige ich euch nochmal zu erinnern, das ist für uns alle, wir, die wir zu Christus kommen. Es ist nicht einfach, ja, das ist auch für mich nicht einfach und über die vielen Jahre und es dauert eine Zeit, dass wir verstehen, dass wir, die wir als reuige Sünder zu Christus kommen, der Heilige Geist kommt in unser Herz, ja, und wir sind dann ein für alle Mal bis in alle Ewigkeit mit Jesus Christus verbunden. Und wir haben aber noch das alte Dasein, also die alte Art und Weise, wie wir Sachen getan haben, alte Beziehungen, die wir hatten vielleicht, wo wir auch mit loslassen müssen von Menschen, die nun nicht Christus zugewandt sind, zum Beispiel, und so viel anderes. Ja, der Teufel ist immer hinter uns her, ja, aber und die Sünde, der versucht uns immer in Versuchung zu führen. Aber wir verstehen, und dass, wie Paulus auch hier schreibt, dass wir in Christus leben. Das heißt, wir ordnen uns Christus unter als reuige Sünder. Und er hilft uns dann in dieser, ja, dass wir unseren neuen Körper sozusagen, physisch, aber auch spirituell, dass wir verstehen, was da passiert ist, ja, dass wir nicht aufgeben und dass wir nicht keine Kompromisse eingehen mit der Welt und mit der Lehre der Welt, ja. Viele Philosophien und Ideen und Sachen versprechen viel, halten wenig beziehungsweise gar nichts und sind eben nur das leere Philosophie. Und wir haben eben hier in Jesus Christus eben absolute Wahrheit. Und Christus hilft uns, von dem Alten loszulassen. Das sind nur noch Schatten, aber wir sind neu. Wir, die wir zu Christus kommen in unserer persönlichen Beziehung. Das passiert sofort. Also wir sind dann Christen, wir folgen Jesus Christus Und er hilft uns dann, diese anderen Schwierigkeiten, den alten Mann, sozusagen die alte Frau, das Sündhafte in uns loszulassen davon. Das geht nur in und durch Christus. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Und wie wir das am besten tun, ist, dass wir tagtäglich in der Bibel sind, uns erinnern an diese Wahrheiten, wie auch diese hier, dass unser neues Leben begonnen hat. Das alte Leben ist vorbei. Es ist nicht mehr. Und Christus hilft uns dann, in und durch sein Wort tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen und auch zu zeigen, was er vorhat in unserem Leben. Einen bestimmten Plan und Zeitrahmen und Aufgaben für uns. Und das auch, können wir auch alles in eigener Kraft nicht tun und sollen wir auch nicht tun. Das tut alles unser Jesus Christus durch den Heiligen Geist, wie er uns in unsere Herzen spricht. Also, seid guter Dinge, seid mutig, lasst Jesus Christus in und durch euch schalten und walten und auch im Gebet regelmäßig zu Christus zu kommen, am besten tagtäglich, am besten zu allen Zeiten und unser Jesus Christus hilft uns dann vom Alten zum Neuen. Was schon passiert ist, wir sind schon neu, aber das wahrzunehmen und zu leben. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier, dass wir deine Botschafter sind. Du hilfst uns zu verstehen, dass wir neu sind, wir, die wir eine persönliche Beziehung mit dir eingehen, wir, die wir dir folgen. Und du hilfst uns dann, alles Alte abzulegen. Das können wir nur in und durch dich tun. Du tust das für uns, wir tun das gar nicht. Und der Heilige Geist hilft uns, vom Alten ins Neue zu gehen. Und wir danken dir für deine Hilfe und deine Geduld und auch, dass du dich um uns sorgst und kümmerst, dich um uns kümmerst und uns liebst, egal was passiert. Und das macht uns Mut und Hoffnung. Und wir danken dir. Und das ist eben auch nur in der Bibel zu finden. Und nur in und durch dich. Du bist das ewige, das lebende Wort. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.